das Geficke, es ist schockierend, als würde ich den Schwanz in meinem Ohr noch spüren. Probleme hier, Probleme da, Sorgen hier, Sorgen da. Gott verdammt, ich komm nicht klar, was für ein bekloppter Tag. Boah, wie Horror, kein Bock auf Stress. Diese Sorgen, Folter in meinem Kopf gepresst. Probleme hier, Probleme da, Sorgen hier, Sorgen da. Gott sei Dank, ich komm jetzt klar, was für ein toller Tag. Abrocken, Bogen, Kopfgenicke. Lasst uns Turm, Scheiß auf Kopfgeficke. Kopfschuss, Brain Dead, Hirn abschalten. Ohne diese Last können sich Gedanken entfalten. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten, Hauptsache leben. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten, Hauptsache leben. Song. Probleme, Gerede in der Szene, flüchtige Gerüchte werden statt Gespräche. Der Chef macht Stress wie ne lästige Ex. Doch ich mach mir keinen Kopf, nein ich denk, bleib relax. Ich dreh hier durch und verlass das Haus. Dreh die Anlage auf, fahr die Ellbogen aus. Führt ihr die Drums, spürt ihr den Gitarren-Sound? Heute ist Pogo angesagt, wir rasten völlig aus. Abrocken, Bogen, Kopfgenicke. Lasst uns Turm, Scheiß auf Kopfgeficke. Kopfschuss, Brain Dead, Hirn abschalten. Ohne diese Last können sich Gedanken entfalten. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten, Hauptsache leben. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten, Hauptsache leben. Der Chef tauscht mich aus. Doch Scheiß drauf. Keiner gibt Applaus. Doch Scheiß drauf. Die Arbeit regt mich auf. Doch Scheiß drauf. Der Staat beutet mich aus. Doch Scheiß drauf. Angst vor Geldproblemen. Doch Scheiß drauf. Angst vor Tod und Leben. Doch Scheiß drauf. Ich hab Angst vor der Zukunft ohne Bausparvertrag. Ich fühl mich hier eingesperrt wie in einem Taubenschlag. Abrocken, Bogen, Kopfgenicke. Lasst uns Turm, Scheiß auf Kopfgeficke. Kopfschuss, Brain Dead, Hirn abschalten. Ohne diese Last können sich Gedanken entfalten. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten, Hauptsache leben. Bleierne Schwere im Kopf, diese Leere. Mit Pauken und Trompeten,